Okay, als nächstes was Neues. Da sieht als Blut für Blut, weil jeder kriegt, was er verdient. Dunkler Blut, setzt aus, man!